Unser Concerto Bavarese, das beginnt heute mit einer Befragung für Klarinette und Streicher. So der Titel dieses Werks von Hans-Jürgen von Bose aus dem Jahr 1953. Es spielen das Ensemble Piano Possibile, Ensemble für neue Musik. Die Leitung hat Christian Günther. Thank you. Befragung für Klarinette und Streicher von Hans-Jürgen von Bose. Gespielt haben Piano Possibile, Ensemble für Neue Musik. Die Leitung hatte Christian Günther. Ulrich Stranz ist unser nächster Komponist und er hat sein Werk Alban Berg zum Andenken komponiert. Janus, Musik für Violine, Klavier und 13 Bläser. Aufgeführt von Matthias Tacke, Violine, Hermann Kretschmer, Klavier und dem Ensemble Modern. Die Leitung Lothar Sagrosek. Thank you. Janus, Musik für Violine, Klavier und 13 Bläser von Ulrich Stranz, Alban Berg zum Andenken gewidmet. Wir hörten Matthias Tacke Violine und am Klavier Hermann Kretschmer. Lothar Sagrosek hat das Ensemble modern geleitet. Jetzt Musik von Peter Jona Korn im Concerto Bavarese vom Krieg und Frieden. Zwei Lieder für tiefe Stimme und Orchester, Opus 48a, nach Texten von Matthäus Claudius. Kriegslied und Auf den Tod der Kaiserin, so die beiden Titel. Es singt Michael Schopper, George Singer leitet die Münchner Philharmoniker. Sie ist Krieg. O Gottes Engel, wehre und rede du da rein. Sie ist leider Krieg und ich begehre nicht schuld daran zu sein. Und ich begehre nicht schuld daran zu sein. Was sollt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen, und blutig, bleich und blass, die Geister der Erschlagen zu mir kämen und vor mir weinten, was? Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, verstümmelt und halb tot, im Staub sie vor mir wälzten und mir fluchten, in ihrer Todesnot. Wenn tausend Väter, Mütter, Bräute so glücklich vor dem Krieg und alle Elend, alle arme Leute wehklagten. Freund und Feind ins Grab. Freund und Feind ins Grab versammelten. Versammelten und krähten von einer Leiche herab. Versammelten und krähten von einer Leiche herab. Was hilft der Kron und Land und Gold und Ehre? Was hilft mir Kron und Land und Gold und Ehre, die könnten mich nicht freuen. Was hilft mir Kron und Land und Gold und Ehre, die könnten mich nicht freuen. Es ist leider Krieg und ich begehre. Es ist leider Krieg und ich begehre. Schuld daran zu sein, nicht schuld daran zu sein, nicht schuld daran zu sein. Und ihres Volkes. Musik von Peter Jonakorn nach Texten von Matthias Claudius von Krieg und Frieden. Zwei Lieder für tiefe Stimme und Orchester, Opus 48a. Gesungen hat der Bariton Michael Schopper. George Singer stand am Pult der Münchner Philharmoniker. In der folgenden Aufnahme, da steht noch einmal die Klarinette im Mittelpunkt im Chagall-Zyklus 1 für Klarinette und Kammerorchester von Wilfried Hiller. Giora Veitmann ist der Solist. Das Philharmonische Kammerorchester München wird geleitet von Michael Helmrath. Thank you. Giora Veitmann war der Solist im Chagall-Zyklus 1 für Klarinette und Kammerorchester von Wilfried Hiller. Musiziert hat er zusammen mit dem Philharmonischen Kammerorchester München unter der Leitung von Michael Helmerath. 1949 hat Nikolaus Brass seine Last Verses, also seine letzten Verse, für Bassflöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Percussion komponiert. Unsere Aufnahme, die stammt vom August 2021, entstanden im Studio 2 des Münchner Funkhauses. Wir hören jetzt Risonanze Erranti, das sind Ann-Katharin Heinzmann, Bassflöte, Moritz Schneidewand, Klarinette, Federico Cipetelli, Violine, Peter Tilling, Violoncello und Christian Wissel, Percussion. Die Leitung hat Peter Tilling. Thank you. Thank you. Die letzten Verse für Bassflöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Percussion von Nikolaus Brass waren das. Musiziert hat das Risonanze Erati Ensemble und die Leitung hatte Peter Tilling. Jetzt im Concerto Bavarese eine Aufnahme mit dem Leopold Mozart Quartett Tempi Notturni, so dieses Quartett von Heinz Winbeck. Thank you. passend zur Tages- oder besser gesagt Nachtzeit. Tempi Notturni, so der Titel dieses Quartetts für zwei Violinen, Viola und Violoncello Nummer 2 von Heinz Winbeck. Gespielt vom Leopold-Mozart-Quartett im Concerto Bavarese. Ja, und das geht zu Ende heute mit dem Encore für Klavier und Orchester von Wilhelm Kielmeier. Volker Banfield spielt am Flügel und die Münchner Philharmoniker, die werden geleitet vom Komponisten selber, von Wilhelm Kielmeier. Für Klavier und Orchester von Wilhelm Kielmeier und der Komponist, der stand selbst am Pult der Münchner Philharmoniker. Volker Banfield war der Solist.